Hierauf machten die Bewohner Jerusalems seinen jüngsten Sohn Ahasjahu an seiner Stadt zum Könige, denn alle Älteren hatte die Horde getötet, die unter den Arabern zum Lager gekommen war, und so ward Ahasjahu, der Sohn des Königs Jehoram von Juda, König. 22 Jahre war Ahasjahu alt, als er König ward, und ein Jahr regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Athalia, die Enkelin Omris. Auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter leitete ihn durch ihre Ratschläge zum Freveln an. Also sät er, was Jahwe missfiel, wie die vom Hause Ahabs, denn diese wurden nach dem Tode seines Vaters seine Berater, zum Verderben für ihn. Ihrem Rate folgend zog er auch mit Joram, dem Sohne Ahabs, dem Könige von Israel, in den Krieg wider Hazael, den König von Aram, gen Ramoth in Gilead, aber die Aramäer verwundeten Joram. Da kehrte er zurück, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die man ihm zu Rama beigebracht hatte, als er mit Hazael, dem Könige von Aram, kämpfte. Ahasjahu aber, der Sohn Jehorams, der König von Juda, war hinabgekommen, um Joram, den Sohn Ahabs, zu Jezreel zu besuchen, weil er krank lag. Es war aber zum Untergang Ahasjahus von Gott verhängt, dass er sich zu Joram begab. Als er hinkam, ging er mit Joram hinaus zu Jehu, dem Sohne Nimsis, den Jahwe hatte salben lassen, damit er das Haus Ahabs ausrotte. Als nun Jehu das Strafgericht am Hause Ahabs vollzog, stieß er auf die obersten Judas und die Söhne der Brüder Ahasjahus, welche Ahasjahu bedienten, und ließ sie niedermetzeln. Sodann ließ er Ahasjahu suchen, und man fing ihn, während er sich zu Samaria versteckt hielt. Da brachten sie ihn zu Jehu und töteten ihn. Alsdann aber begruben sie ihn, denn sie sprachen, es ist der Sohn Josaphats, der von ganzem Herzen zu Jahwe hielt. Es war aber vom Hause Ahasjahus niemand mehr vorhanden, der imstande gewesen wäre, die Königswürde zu übernehmen. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjahus, erfuhr, dass ihr Sohn tot sei, ging sie ans Werk und brachte die ganze königliche Familie des Hauses Juda um. Joseba aber, die Tochter des Königs, nahm Jehoas, den Sohn Ahasjahus, und brachte ihn mitten aus den Königssöhnen, die getötet werden sollten, hinweg in Sicherheit und steckte ihn mit seiner Amme in die Bettkammer. So verbarg ihm Joseba, die Tochter des Königs Jehoram, die Gemahlin des Oberpriesters Jojada, denn sie war die Schwester Ahasjahus, vor Athalia, dass sie ihn nicht tötete. Und er war bei ihnen im Tempel Gottes 6 Jahre lang versteckt, während Athalia über das Land herrschte.